Abschnitt 54 von Der feurige Busch von Paul Zech. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Entscheide die Verlaufenen. Wir werden alle göttlich auferstehen, suchende Fühler weit ins Blau gestreckt. Der Himmel ist mit Wolken noch bedeckt, durch Ritzen aber schon das Licht zu sehen. Es färbt der Kuppeln Kupfer rosenrot, in Giebelfenstern brennt's. Es reißt die Fahnen von dem Halbmast tot empor ins Wappen, Mann des Firmaments. Gestirn du selbst, gefolgt von weißer Schar, entscheide die Verlaufenen, rede wahr, die ganze Menschheit soll es sein. O letztes, ewig donnerndes Bemühen, du streust dich aus, gleich Lenz im Palmengrün, und brichst das Brot und schenkst den Wein. Ende von Entscheide die Verlaufenen.